Abschnitt 35 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. 3 Wochen als Hopfenpflücker. 3. Teil. Schon gegen 5 Uhr morgens standen wir im Meierhof und wurden zu einem Schupfen geführt, aus dem wir die Schemel holen sollten. Die Türe des Schupfens war schmal. Die ersten, die hineinhuschen konnten, waren die Kinder. Und als sich dann auch die Erwachsenen hineingedrängt hatten, waren die meisten der aus 3 Brettern ungelenk gezimmerten Stühle vergriffen. Die wenigen, die noch so glücklich gewesen waren, einen zu erhaschen, taten sich groß mit ihrem Besitz. »Ich hab einen polierten Sessel bekommen. Und ich ein Fauteuil.« Aber die anderen fluchten. Sie würden nicht 4 Wochen lang auf der Erde sitzen, während die Kinder Stühle hätten. Ein Leiterwagen fuhr heran, mit Körben beladen. Wir sollten auch die Sessel aufladen, hieß es, aber man fürchtete für die Beute, und die Mehrzahl zog es vor, sich mit dem Schemel zu schleppen. Manche kratzten ihre Namen in das Sitzbrett des Stuhles und luden diesen dann auf, andere setzten ihre Kinder zur Bewachung der Sessel auf den Wagen. »Wir werden den Kindern die Stühle nicht lassen«, drohten die Besitzlosen. Knapp vor dem Garten kam der Sohn des Zizkoer Kaufmannes weinend mit geschwollenem Gesicht zu seinem Vater gelaufen, der vorausgegangen war. Der Ladislav, ein vor kurzem wegen Disziplinlosigkeit entlassener Feuerwehrmann, habe ihm den Sessel weggenommen, und als sich der Bub das nicht gefallen lassen wollte, habe ihn der Ladislav noch verprügelt. Der Vater rennt zurück, packt den Feuerwehrmann beim Hals und will ihn würgen. Ladislav zieht das Messer, der Alte will es fassen, und im Nu rieseln aus seiner Handfläche Ströme von Blut auf die Erde. Die Leute reißen die Kämpfenden auseinander, aber der Streit dauert weiter. Die Partei des Alten ergreifen die, die im Besitz von Schemeln sind. Ladislav hat die meisten übrigen auf seiner Seite. Erst der Beginn der Arbeit macht dem Sesselkrieg ein Ende. Der Wagen hat Halt gemacht und die Körbe werden ausgeteilt. Wer keine Sitzgelegenheit hat, benutzt den umgestülpten Korb oder 3 zusammengebundene Pflöcke, die durch Auflegen von Hopfenlaub zu einem Gartensessel umgestaltet werden. Am Rande des Hopfenfeldes bauen die Knechte ein Zelt für den Hopfenweiner, der die gepflückten Fruchtzapfen entgegennimmt, ihr Quantum misst und sie in die Leinwandsäcke – Jutesäcke sind im Hopfenhandel verpönt – schüttet. Es ist ein Hopfengarten mit Drahtbau, in dem wir pflücken. Die Stangenanlagen kommen später dran. An jeder Pflanzenreihe, deren Intervalle betragen 1,5 Meter, nimmt ein Hopfenpflücker Platz. Die Kinder arbeiten mit Vater oder Mutter in der gleichen Reihe. In der Zeile neben mir sitzt Wildschar. Sie ist noch nicht sauberer geworden. Durch einen starken Ruck werden die von Hopfenlaub umschlungenen, etwa 7 Meter langen Drähte herabgerissen. Der Pflücker zieht den unteren Teil der Ranke an sich und beginnt nun, die teils traubenförmig, teils einzeln an dem Stängel stehenden zapfenartigen Kätzchen mit der Hand abzupflücken. Die Fruchtzapfen, die Dolden, sind etwa 2,5 Zentimeter lang, eiförmig, von gelblich-grüner Farbe. Sie enthalten goldgelben Staub an den Blättchen, das Hopfenmehl, Lupulin, den wertvollsten Bestandteil. Wildschar nimmt schon zum 2. Mal an der Hopfenpflücke teil und ist bemüht, mich in die Geheimnisse der Technik einzuweihen. Sie weist mich an, wie man zuerst alle Blättchen abpflücken und dann mit den Fingernägeln die Stängel entlangfahren muss, sodass die Dolden von selbst in den Korb fallen. Sie zeigt mir auch, wie man sitzen und wohin man den Korb stellen muss, damit der Wind die abgerissenen Blätter nicht in den Korb weht. Findet der Hopfenweiner unter den Trollen ein Blättchen, nimmt er den Korb nicht an. Wenn gute Reden sie begleiten, so fließt die Arbeit munter fort. »Was, Anton, du gehst lieber zum verarbeiteten Hopfen?« »Nein, wirklich, wir sollten das Bier billiger haben, wir liefern ja das Hauptmaterial.« »In Spalt«, erzählt eine alte Hopfenpflückerin, »da kriegen die Hopfenpflücker statt Milch täglich 2 Maß bayerisches Bier und statt der Kartoffeln eine Blutwurst. Das ist was für uns. Nächstes Jahr gehen wir nach Bayern zum Hopfen. Die Alte warnt. Dort verdient man aber kaum die Hälfte. Die Zäpfchen sind ganz klein. Heuer ist schöner Hopfen, so große Dolden und die Ranken so dicht bewachsen. Eine Frau, die mit 6 Kindern pflückt, fängt bitterlich zu weinen an. Wenn mein Mann den schönen Hopfen nur erlebt hätte, was hat er voriges Jahr geschimpft, weil der Hopfen so klein und spärlich war? Der kleine Mraczek, der Dauphin der Pater, kommt zu seiner Mutter gelaufen. Schau, was ich gefunden hab! Schau, wie das funkelt! Frau Mraczek betrachtet die Schmetterlingspuppe sachverständigen Blickes. Das bringt Gold, das Hopfenmannerl hat goldene Knöpfe. Und da sich Leute herandrängen, um das gute Omen anzuschauen, erklärt sie jedem, dass die 3 goldenen Knöpfe auf der Bauchseite der Puppe Gold bedeuten und ein günstiges Jahr. Im vorigen Jahre habe man nur Manneln mit silbernen Pünktchen gefunden und das sei das ganze Unglück gewesen. Aber 1908, da blitzten die Ranken geradezu von goldenen Punkten. Und wirklich war damals Vollernte. Eine 250.000 Zentner zu 50 Kilogramm erntete man damals im Saatzer Landl. Man steckt nun schon einmal im Erinnern. Frau Mraczek erzählt von den Späßen, die es beim Hopfenkranz, dem Winzerfest der Hopfenpflücker, in früheren Jahren gegeben. Wie man den Leiterwagen mit Hopfenlaub und Girlanden und Fähnchen geschmückt in das Dorf gefahren und getrunken und getanzt habe. Einer habe den ganzen Erlös seiner 4-wöchentlichen Arbeit versoffen. Nur bei den Bauern gäbe es noch solche Schlussfeste, hier am Großgute nicht mehr. Schade. Ein tschechisches Lied wird angestimmt. Nach mel pujdem, česat budem, ses tak savertele, holku du postele. Auch andere Lieder werden gesungen. Gassenhauer und Volkslieder von schwermütiger Erotik. Nach und nach verstummen Gespräche und Gesang. Die Pflückenden kommen auseinander, die Erfahrenen sind den Rekruten weit voraus. Besonders jene, denen ihre Kinder behilflich sind, haben schon viele Drähte losreißen und abpflücken und ihre Sitzplätze vorwärts schieben können. Ein Wettrennen hat begonnen. Die Anfänger bleiben um Pferdelängen zurück und man muss schreien, will man einen Freund oder eine Freundin mit einer geistvollen Bemerkung erfreuen. Nur Wildschar sitzt noch an meiner Seite. Sie ist mir zwar schon um 6 Drähte voraus, aber sie rückt nicht vor, sondern lässt ihren Schemel in einer Reihe mit meinem stehen und trägt die Ranken immer zu diesem Platz zurück, nicht darauf achtend, dass man sie für eine langsame Anfängerin halten könnte. Der Wirtschaftsadjunkt geht von Mann zu Mann. Er schärft jedem ein, nicht mehr als 3 Dolden dürfen an einem Stiel haften, der Stängel darf nicht zu lang sein, aber auch nicht ganz abgerissen werden, da sonst die Dolden auseinanderfallen. Wie wichtig die gute Durchführung der Pflücke ist, geht aus einem eigenen Aufrufe des Saatzer Hopfenbauverbandes hervor, der überall angeschlagen ist. Mit Rücksicht auf die beginnende Hopfenpflücke wird an alle Herren Hopfenproduzenten die wohlgemeinte und dringende Bitte gerichtet, besonders heuer bei dem zu erwartenden großen Erntequantum einer tadellosen Pflücke und Trocknung des Produktes die größte Aufmerksamkeit zuzuwenden. Nur dadurch wird der begründete Weltruf unseres edlen Saatzer Hopfens bei der starken Konkurrenz am Weltmarkt erhalten bleiben, denn außer der Qualität ist auch die Pflücke und Trocknung mit maßgebend. Schlecht gepflückte Ware muss der Händler erst mit großen Kosten und unter Aufsicht der Halle nachpflücken lassen, um sie versandfähig herzustellen, während dies bei den Produzenten sofort bei der ersten Pflücke mit wenig Mühe und fast gar keinen Kosten verbunden ist. Hat man wirklich schlechte Pflücker, stellt man gleich 1 bis 2 Personen zur Nachpflücke an, wie dies einige Herrschaften und größere Produzenten schon seit einigen Jahren mit bestem Erfolge pflegen. Gerade heuer wird ein schlecht gepflücktes und überdartes Produkt schwerer und nur zu viel niedrigerem Tagespreise verkäuflich sein. Klein sind die Dolden, groß sind die Körbe. Es dauert fast eine Stunde, bevor einer gefüllt ist. Die erste Pflückerin, die ihren Korb zum Hopfenweiner trägt, bedeutet eine Sensation. Und neidvolle Zurufe grüßen sie. Seht mal an, die Jindra geht schon schütten. Die hat halt 4 Hände. Die ist das Abknüpfen gewohnt. Noch schneller bewegen sich die Hände. Man will nicht allzu sehr nachstehen. Bald ist das Zelt dicht umstellt von Pflückern, die abliefern. Ein hölzernes Maß, das Viertel, da es ein Viertel Hektoliter fasst, steht in einem großen Schaff. Der Hopfenweiner presst die Dolden tüchtig in das Maß, damit es möglichst viel fasse. Was dennoch über den Rand ins Schaff fällt, kann sich der Pflücker wieder als Vorrat zurücknehmen. Für jedes abgelieferte Viertel bekommt man eine runde Blechmarke, 20 Heller. »Ich werde deinen Korb schütten gehen«, schlägt mir Wildscher vor. »Warum?« »Weißt du, ich habe mit dem Hopfenweiner voriges Jahr ein Verhältnis gehabt. Da habe ich Protektion. Mir presst er die Dolden nie zusammen, auch wenn ich sie noch so locker in das Viertel schütte. Fast die Hälfte lässt er mich wieder zurücktragen.« Und Wildscher geht nun für mich abliefern. Tag für Tag wird so gepflückt, ohne Mittagspause bis 6 Uhr abends und etwas darüber hinaus. Die Finger sind von den rauen, mit Klimmhaaren besäten Stängeln ganz schwarz und zerschnitten. Der Hopfengarten hat sich gelichtet, viele Drähte sind gefallen und schon scheint es, als würde er bald abgepflückt sein. Inzwischen ist jedoch Unzufriedenheit eingezogen. Gerüchte von fabelhaften Löhnen in anderen Fluren sind in unsere Reihen gedrungen und viele sprechen davon, den Dienst zu verlassen. Da kommt ein Regentag. Heute ist keine Pflücke. Die Frauen beschließen, in den Wald zu gehen, um Schwämme zu suchen. Die Männer rotten sich auf dem Dorfplatz zusammen. Der Plan, nach Saatz zu ziehen und dort zu sondieren, wie es mit den Arbeitsbedingungen auf anderen Fluren beschaffen sei, taucht auf. So sieht die Landstraße ein Heer zerlumpter Figuren, Falstaffs Freunden gleich, durch Kotlachen und Regenströme ziehen. Man will anfangs bloß den Informationsgang im Regen vor sich selbst motivieren, indem man auf die bisherigen Lohn- und Arbeitsverhältnisse schimpft. Allmählich aber redet man sich in Wut. Und mit einem Male ist die allgemeine Ansicht die, dass es ganz unmöglich sei, im bisherigen Posten zu verbleiben. An dem Obelisk vorbei, der zum Andenken an die Aufhebung der Robot in Saatz errichtet wurde, geht's auf den Marktplatz. Dort wird man um ein beträchtliches Kleinlauter. Vor der Arbeitsvermittlungsanstalt drängen sich Hunderte von Miserables mit verzweifelten Gesichtern. Nicht alle Familien, nicht alle Angehörigen eines Dorfes können gemeinsame Arbeit finden, und ängstlich und vorsichtig wird erwogen, in welcher Weise die Trennung vorgenommen werden soll. Unser Wortführer ist der Herr mit dem Zwicker, aber der Verwalter der Stellenvermittlung lehnt es ab, uns anderswo unterzubringen. Wir hätten unsere Stellung und er könne uns keine andere zuweisen. Unschlüssig stehen wir am Markte. Ein Bauernknecht kommt auf uns zu. Was wir suchen? Ob wir Arbeit brauchen? Ja. Nun beginnt er einen Panegyrikus auf ein Gut anzustimmen, das nur 3/4 Stunden von Saatz entfernt sei, 1000 Hopfenpflücker 6 Wochen lang beschäftigen wolle und einen Lohn von 22 Hellern pro Viertel und außer Milch und Kartoffeln auch 1 Kilogramm Brot täglich gewähre. Einigen scheint der Weg für Frauen und Kinder mit dem Gepäck zu weit, aber der Knecht verspricht, mit Leiterwagen zu unserem bisherigen Arbeitsplatz zu kommen. So ziehen wir heim, den Zurückgebliebenen den Beschluss unseres Exodus verkündend. Nicht alle sind bereit auszuwandern. Einige Frauen, die sich schon häuslich eingerichtet haben und den Sprung ins Ungewisse fürchten, veranlassen ihre Männer zu bleiben. Frau Mraczek ist zu einer Amazone geworden. Sie zittert um den Entgang ihrer Stellenvermittlungsgebühr. Sie hat vielen Leuten Geld für die Reise geborgt. Einige haben umsonst in ihrer Wohnung geschlafen. Und nun soll sie um alles kommen. Sie kämpft und droht und schimpft nach allen Seiten. Ein Mädel lässt sich von 3 Burschen überreden, mitzuziehen. Die Tante aber will's nicht leiden. Die Jindra muss da bleiben. Ihre Mutter hat mir aufgetragen, auf sie zu achten. Es hilft nichts. Jindra geht mit den Auswanderern. Wirklich kommt der Leiterwagen. Die Ausbeutungsmöglichkeit und Rechtlosigkeit dieses unorganisierten Lumpenproletariats ist so groß, dass ihnen gegenüber sogar der Kapitalismus seine Solidarität außer Acht lässt. Eine Gutsverwaltung der anderen, deren Arbeitskräfte mit Leiterwagen entführt. Ich fahre mit in das neue Land. Wiltscher setzt sich neben mich. Vom neuen Tätigkeitsgebiet sind die Sezessionisten nichts weniger als entzückt. Drüben aus dem Wagenschupfen schauen braune, langhaarige und schmutzige Gestalten auf die Ankömmlinge. Zigeuner sind es. Entsetzt packen die Mütter ihre Kinder und halten sie fest. In einem riesigen Schafstall müssen wir alle schlafen, alle zusammen. Es gibt keine Öfen, man wird auf Ziegelsteinen kochen müssen. Ich werfe mein Felleisen aufs Stroh. Wiltscher legt ihr Bündel daneben. Da hebe ich meinen Ranzen wieder auf. Ich gehe den Heimatschein abgeben. Halte mir Platz. Warum lässt du das Packerl nicht hier? Damit mir noch der Rest gestohlen wird, nicht? Und schon bin ich auf dem Wege nach Saatz, die Freundin in sehnsüchtigem Harren zurücklassend. In Saatz kehre ich in ein kleines Gasthaus ein und lasse mir, habe ich doch durch meine Hände Arbeit Geld verdient und lange kein Fleisch mehr gesehen, ein Gulasch geben. Der Kellner bringt es und ich setze schon die Gabel an. Da heißt es, gleich zahlen bitte. Das Misstrauen ist begründet. Mein Anzug ist noch zerlumpter, als er war. Straßendreck hängt an Hosen und Stiefeln und Strohhalme an meinem Rock. Ende von Abschnitt 35.